Der Brief: Warum meine Rosen in Deutschland nicht blühen. Lötze und sein Gmünderfreund Julius Erhard pflegten einen regen Schriftwechsel miteinander. Insgesamt 7 Briefe, die Lötze über fast 20 Jahre an Erhard schrieb und die sich heute im Archiv des Museums befinden, geben Einblicke in das private Leben eines Malers, der sowohl in Deutschland als auch in Amerika zu den bedeutendsten Malern des 19. Jahrhunderts zählte, heute aber weitgehend vergessen ist. In einem Nachruf zu seinem Tod 1868 im Gmünder Wochenblatt Der Volksfreund heißt es aber: Emanuel Lötze, der bedeutendste deutsch-amerikanische Maler, ist am 18. Juli gestorben. Um Lötze streiten sich Amerikaner und Deutsche. Beide nennen ihn den Ihrigen. Lötze glaubte, bevor er Deutschland 1859 endgültig Richtung Amerika verließ, dass seine Rosen in Deutschland wohl nicht blühen würden. Eine besondere Bedeutung hatte dabei das große Gemälde »Die Rückkehr Friedrichs II. Von Küstrin«, von dem heute nur noch eine Fotografie existiert. Es thematisierte die Rückkehr des preußischen Kronprinzen, des späteren Friedrich des Großen, aus seiner Festungshaft in Küstrin an den Berliner Königshof 1731. In Küstrin war er von seinem Vater, dem Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm, brutal inhaftiert worden, um ihn zu disziplinieren. In Berlin, wo er das Gemälde bei einem Malerwettbewerb einreichte, gefiel die Darstellung nicht und stieß auf Ablehnung. Und darüber schreibt er in einem Brief an Erhard 1859: Mein Weg führt mich diesen Winter nach Amerika zurück. So schwer es auch für meine Frau sein wird, muss ich doch hinüber. Ich darf es nicht länger aufschieben. Ich werde ganz peremptorisch verlangt, und in Deutschland blühen meine Rosen doch mal nicht. Ich bin zu viel Amerikaner, Republikaner, als dass ich dazu geeignet wäre, für die deutschen Großen zu malen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und hoffe daraus, klüger geworden zu sein. Mein letztes Bild hat in Berlin in höheren Kreisen deswegen nicht gefallen, weil es nicht schmeichelhaft genug für die Herrschaften war. Rein menschlich zu sein ist ihnen nicht genug. Sie wollen nur als Heroen, als übermenschlich dargestellt sein. Wenn ich es auch als Weltmensch übers Herz bringen kann, zu schmeicheln, das heißt, nur die schönste Seite zu sehen, so kann ich mich als Historiker doch nie dazu bequemen, Lügen zu verewigen.